Teil 3. Interview mit Herrn Kemmer. Herr Kemmer ist der Direktor eines Gymnasiums. Du hörst gleich ein Interview mit ihm, das im Schülerradio zu hören ist. Lies zuerst die Sätze 10 bis 14. Du hast dafür eine Minute Zeit.